Wien 2, Pfeffergasse 3. Wohnung der Geschwister Löwenthal. Die Geschwister Cäcilie, Rosalie, Wilhelm und Karl Löwenthal waren etwas ältere Cousins meines Großvaters. Bis Wilhelm aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, nach Mährisch-Ostrau ging, lebten sie schon lange Jahre alle zusammen in der Pfeffergasse 3. Willi war bei der Bahn angestellt gewesen, während Karl seinen eigenen Handel als Kaffee- und Teeimporteur führte. Die ledigen Schwestern Zilli und Sali hatten aus ihrem Einkommen als Näherinnen zum allgemeinen Lebensunterhalt beigetragen. Ihr Vater Gideon sowie sein Bruder Samuel, mein Urgroßvater, stammten aus Kojetin in Mähren, einer Kleinstadt, die sie, wie so viele Juden, die vor ihrer Emanzipation 1948 keine rechtliche Bewegungsfreiheit hatten, in ihrer Jugend zur Weiterbildung verließen. Gideon folgte aber der Tradition der Kohanim und setzte sein Studium der Tora fort, um im Geiste der Haskalah Lehrer der jüdischen Religion zu werden. Meine Mutter, die kurz vor ihrer eigenen Flucht nach England zum letzten Mal von ihren Verwandten Abschied nahm, beschrieb mir eine Familie, die im Bewusstsein der Einheit immer richtig zu handeln suchte, egal wie klein oder groß die Tat war. Die drei Cousins, an die sich meine Mutter besonders erinnerte, Karl und die Schwestern, sollen infolgedessen eine seltene, ungekünstelte Güte und Bescheidenheit ausgestrahlt haben, die nicht zu übersehen war. Als meine Mutter eines Tages in blinder Angst von einer tobenden Masse der Hitlerjugend aus der Schule gejagt wurde, war es Onkel Karl, der sie nach langem Suchen aus ihrem Versteck herauslockte und nach Hause brachte. »Na komm, mein Kind, keine Angst, wir werden sie Ihnen zeigen.« Wie er dazu kam, sie zu finden, ist ihr ein lebenslanges Rätsel geblieben. Aber es war eigentlich ganz lächerlich, denn Onkel war so ein kleiner, zierlicher Mann. Trotz allem gab er mir den Mut, wieder auf die Straße zu gehen. Die Cousins meines Großvaters wurden von ihrem Vater und Mentor in einem aufgeklärten Bewusstsein der Einheit, der Essenz des Judentums, dazu erzogen, immer bestrebt zu sein, durch Vernunft, Verstand und innere Reflexion einen ganz natürlichen, respektvollen Umgang mit ihren Mitmenschen zu leben. Leider wurden sie aber Opfer eines dunkleren Ich, dem das Privileg dieser Lehre mit schrecklichen Konsequenzen mangelte. Nun hoffe ich aber, dass durch die Steine der Erinnerung das Fehlende bis zu einem gewissen Grade nachgeholt werden kann. Sally McNichol, Plymouth, England.